敢到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子把她旅游时。我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场。今天和您分享的是奥地利作曲家约翰施特劳斯创作的歌剧《蝙蝠》，由卡纳瓦等演唱，普列文指挥维也纳国家歌剧院演出。 Dass mein Gemahl heute seine fünftägige Arreststrafe antreten muss. Oh, meine arme, arme Tante. Ich werde sie nie wiedersehen. Ich darf nicht Das geniert mich auch nicht. Er kommt nicht, er muss brummen. Liein, liein! Ich bitte Sie! Gut, ich verlasse Sie. Oh. Unter der Bedingung, dass ich wiederkehren darf. Schwören Sie es, Caramilla. Jura! Es sei, ich schwöre, leben Sie wohl. Kein Lebewohl. Auf Wiedersehen. Arrivederci! Addio! Oh, wenn er nur nicht singen wollte. Vor seinem hohen B schmilzt mein Widerstand. Oh, mein Mann kommt mit seinem Lawyer. dem Attentaten ist verkauft und verladen, noch erlebt man die Geduld. Nur Geduld, nur Geduld. Denn dass jetzt die Sache beendet, hat so schlimm noch sich gewendet. Und daran ist wer nur schuld. Aber wer ist schuld? Der ist schuld. Wer ist schuld? Ja, wer ist ganz allein nur schuld? Ich habe getan. Das ist nicht wahr. Du wirst schon sehen. Was ist geschehen? Kläre dich. So höre mich. Wenn wer sind, ich verteidige mich. Ersparen Sie sich diese Mühe. So etwas ist nicht zu verteidigen. Das heißt, Sie wollen mich beleidigen. Warum der Wut? Der Herr Lothar schaut wie ein Narr. Herr Eisenstein fing an zu schreien. Sie stottern ja bei jedem Wort. Sie schimpfen ja in einem Fort. Sie gehen wie ein Hahn. Sie sind ein Kronkahn. Sie sind ein Blödian. Sie sind ja in Roman. Sie haben auf der Leber dran und kennen sich wie ein Wunderhaus. Den Tyrannen auf 8 Tage loswerden. Keine schlechten Witze, Herr Doktor. Sie sollen ihn ein wenig aufhalten. Cheer him up. Oh, I will. Adieu, gnädige Frau. Spricht sie nicht schon fabelhaft Deutsch? Fabelhaft, aber ich komme, dich zu einem fürstlichen Souper einzuladen. Bist du wahnsinnig? Ich muss doch brummen. Brummen kannst du ab morgen. Heute gehst du mit mir in die Villa Orlowski. Damen findest du dort. Damen, sag ich dir, die Elite des Balletts. Oh. Und dann auch einige von dem jugendlichen Nachwuchs. Aber der Prinz... Er hat mich dringend ersucht, einige junge Lebemänner einzuladen. Ach so, ja, da hast du gleich an mich gedacht. Ja, vor allen Dingen, weil du immer so tolle Einfälle hast. Zum Beispiel vor 3 Jahren, als wir den Maskenball besuchten. Ich als Papillon verkleidet und du als Fledermaus. Erinnerst du dich noch? Oh, so etwas vergisst man nicht so leicht. Oh, schon 7 Uhr. Das ist ja der kleine Rattenfänger. Was meinst du? Ja, man behauptet, dass du mit dieser niedlichen Repetieruhr alle Damen köderst. Du versprichst sie einer jeden, aber... Aber gegeben habe ich sie noch keiner. Nun, du wirst heute Nacht abermals diesen Köder auswerfen können. Komm mit mir zum Souper. Es ist ganz in der Nähe. Wohin wir spielen, Kammer, Lade, wirst am Katzenjammer, muss du dich des Liebes freuen, ein Fidelbruder sein. Ballerinen leicht geschwind, in den blendendsten Toiletten, fesse dich mit Rosenketten, wenn die Polka wachend klingt. Freunden, glaub ihr, dass er jüngt, dass er jüngt. Bei rauschenden Tönen im blendenden Saal, mit goldenen Tyrinen, ein Götterwahl, da fliehen die Stunden in Lust und Scherz, da wirst du besungen von allem Schmerz. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein, musst du etwas tun, dich zu zerstreuen? Siehst du das ein, was ich rein? Siehst du das ein, was ich rein? Doch meine Frau, die darf nichts wissen, willst du ab und zärtlich sie küssen? Sagst liebe Frau, mein süßes Kätzchen? Nein, nein, mein Mauser, sage ein süßes Mauser, süßes Mauser. Denn als Katze schleich ich es aus dem Hause mich. Und während sie schläft ganz fest, ist du Schatt in deinem Arrest. Mit mir zu dem himmlischen Fest, mit dir zu dem himmlischen Fest. Ein als Fremden, markiere nach, als Ort du sein. So wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär schon erbötig. Du musst, wenn nur. Du musst es vergönnen, zur Gesundheit ist's ja nötig. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich denn das tun, mich zu zerstreuen? So kommst du. Wer kann widerstehen? Ja, ich bin dabei. Zum Teufel mit deiner Leimsiederei. Ein Souper uns heute winkt, wie noch gar kein Star gewesen. Schöne Mädchen außer Lesen, zwanglos dort man lacht und singt. Ein Souper, la la la la, la la la la la la. Schöne Mädchen außer Lesen, zwanglos dort man lacht und singt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Was treibt ihr denn da? Er hat mich getröstet. Ich gehe mich jetzt ganz beschwingt umziehen. Gnädige Frau, ich bitte dich. Ja, Adele, ich gebe dir den Urlaub. Wahrhaftig, ne Frau? Aber früher haben Sie es mir doch... Früher war ich verdrießlich. Jetzt bin ich bessere Laune. Weil der Gnäher einspürt. Adele! So, ich bin fertig für den Arrest. Im Frack? Ich weiß, wie ich mich kleide, in schwarzen Samt und Seide, meine teure Rosalinde. Mein armer Gabriel. Rosa, in einer solchen Situation hat man nur die Wahl, entweder in Schmerz zu vergehen oder sich rasch voneinander loszureißen. Reißen wir uns los! So trinken wir und singen wir. Livia, Olivia, Olivia, Olivia. Nur nicht singen. Ich bin Gefängnisdirektor Frank und kann mir das Vergnügen nicht versagen, den renitenten Gemahl persönlich in sein Stillleben zu geleiten. Aber mein Gemahl ist ja... Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke noch die Jungen. Schweigen Sie doch, wir sind nicht allein. Das geniert mich nicht. Kling, kling, sing, sing, sing, trink mit mir, sing mit. Ganz recht. Ich sehe Sie fassen die Sache von der humoristischen Seite auf. Trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu Ende ist. Yeah. auch gemütlich sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Was soll ich tun? Ich bin nicht der von Eisenstein, bin nicht der, den Sie suchen. Sie sind es nicht. Zum Wetter, nein. Nur Ruhe, nicht bei Fluchen. Sie müssen jetzt mein Gatte sein. Soll ich hier hintergangen sein? Mein Gott! großes, schönes Vogelhaus, sie ist ganz nahe hier. Ihr Vögel schnappen ein und aus, wer kommen freut von dir. Drum lad ich sie ganz höflich ein, verehrt, es hat mich mit. Dort auf mein Wetter Gast zu sein, dort auf mein Wetter Gast zu sein, verehrt, es hat mich mit, ich bin, was ist mir helles Bier. Wenn es sein muss, so will ich gehen. Fort. Gleich will ich mich bequemen, noch essen, noch Abschied nehmen. Genug, mein Herr, es ist schon gut. Ein Küsschen noch, dann hab ich Mut. Doch nein, genug, wir müssen scheinen. Ein Küsschen gibt Trost mir im Leiden. Mein Herr, genug der Fertigkeit, wir kommen nicht zu Ende heute. Denn oh, es ist jetzt Zeit. Sein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Die Vögel flattern ein und aus und in den Freikwartier. Wir laden ich sie ganz fertig ein, nur auf sein Gast zu sein. Ich bin der Vogel, es heißt, wir freuen, das wird schon wieder sein. 调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 Ich war bemüht, einen kleinen dramatischen Scherz vorzubereiten. Wie heißt das, Komödien? Rache einer Fledermaus. Titel? Gut. Da ist sie. Mein Briefchen hat gewirkt. Was ist schon eine meiner handelnden Personen? Fräulein Olga, mein Fräulein Schwester durchlaucht. natürlich auch Künstlerin. Und was für eine? Ich liebe Künstlerinnen. Nun erklären Sie mir doch, Doktor, was Sie vorhaben. Diese Olga ist das Kammermädchen unseres Helden. Ach, da kommt ja schon der Herr Marquis Renard. Marquis Renard? Ja, das ist unser Held selbst. Ja, servus, servus, war wahnsinnig schwierig, mich zu Hause loszureißen. Trinken Sie! Na zdrowie! Zu dienen! Gott, dem Kratz noch Wodka. Hören Sie mich an. Ich muss Sie vor allen Dingen mit meinen nationalen Eigentümlichkeiten bekannt machen. Ich lade gern hier Gäste ein. Man lebt bei ihnen recht fein. Man unterhält sich, wie man mag, auf bis zum Ellen. Also diese Ähnlichkeit... Mit wem, mein Herr? Mit wem? Bitte, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Und wenn Sie es unbedingt wollen, mit unserem Stubenmann. Wollen Sie mich beleidigen? Doch, meine Herren, Paul, hier gibt es einen Spaß. Zu rechter Zeit, Chikane. Was gibt's, was gibt's, was gibt's, was gibt's? Mich verwirren. Monsieur le Marquis. J'ai l'honneur, serviteur. Vous êtes français aussi? Aussi? Aussi, mächtig. Warum soupieren wir denn aber nicht? Ich habe schon schrecklichen Hunger. Wir erwarten noch eine Dame. Eine Dame aus den höchsten Kreisen. Eine ungarische Gräfin, aber gewisse Rücksichten zu nehmen hat. Die Ernst ist wohl verheiratet. Ja, und darum ist sie vorsichtig genug, solche Gesellschaften nur maskiert zu besuchen. Doktor, Doktor. Oh, gnädige Frau. Is it true what you put in your letter? Oh, yes. Sehen Sie dort Ihren Herrn Gemahl, wie er seinen Arrest abbüßt. Am Arm einer Dame. Abscheulich. Doch, was ist das? Das ist ja Adele. Den Quietscher kenne ich. Da kommt. Donnerwetter, die ungarische Gräfin. Das wäre was für mich. Oh, welch allerliebster Damenuhr. Ja, sie ist niedlich. Wäre es nicht an der Zeit, ein wenig die Maske zu lupfen? Heute nicht, aber morgen. Morgen habe ich andere Sorgen. Wenn ich nur die Uhr erwischen könnte. Das wäre ein Corpus Delicti. Die ist ja zu anbeißen. Dieser Anstand so manierlich, diese Taille fein zierlich, dein Füßchen, das mit Küsschen glühend bedecken sollt, wenn sie's nur erlauben wollt. Immer rester, aber sehr sich noch fester, denkt das Küsschen, statt das Küssen, wollte nur du böse nicht. Du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht. Ach, wie leicht ein bösen Schwieren ist wohl der Zauber wild, willst du nicht? Ah, schon öffnet sich die Liebe, die das Herz erwacht.